Hier ist NDR3 mit dem Wiederholungsprogramm des Schulfunks. Zu Beginn eine Musiksendung, die sich mit dem deutschen Schlager beschäftigt. Ein Held für den Tagtraum, der Sänger und sein Publikum. Um 11.30 Uhr folgt Rechtschreibung für die Grundschule. In der Sendung Die Katze leckt sich die Pfoten geht es um PF im An- und Auslaut. Um 11.50 Uhr unterhält sich dann unser Englischredakteur in der Reihe People Talking mit dem Musiker Leo Kottke. Soweit der Überblick. Und jetzt zuerst ein Held für den Tagtraum. Zwei, drei. Die Sagen Sie mir eines, sind Sie zufrieden mit dem Inhalt von meinen Liedern, von dem, was Sie singen? Wunderbar, wunderbar. Ich höre das. Jawohl, das ist alles prima. Deshalb komme ich ja, wie der junge Mann ist und wir. Es gibt so, das ist Natur, das ist richtige Begabung, das mag ich. Schönen Tag. Schön ist der Morgen. Schau aus dem Fenster, ganz neu geboren, schenkt er den Tag. Nimm ihn und freu dich, danke und denke, wieder kommt für mich ein neuer Tag. Ein Mann kehrt heim, er hat den Sternen sein Schicksal erzählt, Glück und Leid hielt sein Schicksal für ihn bereit. Das singt jemand für alle, die statt an die Sterne nun an die Sternchen glauben oder an beides. Der Star-Kult im Pop- und Schlagerwesen ist die eigentliche Voraussetzung für das ganze Schlagergeschäft. Ohne diesen Star-Kult, das Glitzerwesen, hätte das Geschäft mit der musikalischen Massenunterhaltung keine Anziehung. Der Schlager ohne Star wäre ein hoffnungsloses Unternehmen. Am Schlagerstar findet der ganze Zauber seinen Halt. Der Auftritt des Schlagerhelden auf der Bühne hat eine Dreiviertelstunde gedauert. Nach einer Zugabe ist er in die Garderobe verschwunden. Vor der abgesperrten Treppe drängen zwei Dutzend Frauen und Mädchen. Das Ritual des Star-Autogramms bahnt sich an. Keine Autogramme. Ich habe 1000 Stück geschrieben, die sind alle weg. Man muss damit rechnen, ich schreibe immer im Voraus und heute habe ich mich ein bisschen verrechnet, verkalkuliert. Ich bin gekommen, ich dachte, es sind wenige Leute da drin und das war doch 1000 Stück. Also. Was meinst du, die ganze Autogrammpost, wenn ich jetzt zum Beispiel in Fernsehen singe, danach kommt mir, mach mal in einer Woche 20.000, 30.000 Briefe. Und weißt du, wer das schreibt? Da schreiben alle so junge Leute wie ihr seid. Ja, 20.000, 30.000 Briefe. Sage mir, oh Darling, sage mir, was ist heute geschehen, warum ist diese Welt auf einmal so schön? Die Verehrung der Schlagerstars, der Star-Kult, bedeutet Anbetung der Idole. Seine Höchstform hatte der Star-Kult damals in der Verehrung von James Dean erreicht, einem Filmschauspieler der 50er Jahre. Hier trug der Star-Kult deutlich die Züge einer Ersatzreligion. Zur Erinnerung, die Kinos waren die Tempel, die Fans bildeten die Gemeinde, der Star war der Abgott. Noch Jahre nach dem Tode von James Dean wurden Gegenstände, die angeblich aus seinem Besitz stammten, als Reliquien, als kostbare Andenken an den Star gehandelt. Star-Utensilien fehlen bis heute bei keiner öffentlichen Heldenverehrung. In der ZDF-Musicbox wurden jedes Mal persönliche Dinge der Idole an die Fans verteilt. Auch der Glaube an die Unsterblichkeit des Stars gehört zum Star-Kult. Von James Dean hieß es jahrelang, er würde eines Tages wieder auferstehen von den Toten. Die angebliche Unsterblichkeit der Helden steht allerdings in einem eigenartigen Gegensatz zur Vergesslichkeit und Untreue der Fans. Siehe den John Travolta-Kult. Der größte Fall von Starverehrung seit James Dean. Schon nach einem Jahr hatten sich die Fans in aller Welt wieder ganz anderen Idolen zugewandt. Der Star-Rummel ist eine Erfindung der Filmindustrie. Die Idole haben Hollywood gemacht und umgekehrt. Die Stars verhalfen dem Film zum Massenerfolg, weil sich auf der Leinwand die Sehnsüchte und Stimmungen der Menschen leicht darstellen lassen. Heute ist der Bann der Idole vielfach gebrochen, aber solche Rückfälle wie der weltweite Travolta-Kult zeigen, dass die Sache noch immer funktioniert. Hört mal die Braffe angucken, der letzte Schmalz drin. Über das Leben von David Cassidy und all so ein Käse. Wenn man da blödet, also Poste, Daisy Rollers, Abbas, Seele. Von vorne, ich hätte gern die Autogrammadresse von dir, der in der Gruppe und irgendwo hört es doch da auf, ja. Ach, hast du es gelesen? Und da ist die Autogrammadresse von dem und da schreiben sie hin, können sie nicht ein Bild haben mit Unterschrift und... Und da war doch auch mal eine Bravo, da hat sich so 13-jähriges Mädchen in so ein Basie Roller verliebt und hat es als Brief geschrieben, auch lieber Woody, Woody und so, schick mir doch ein Bild von dir, ich habe so Sehnsucht nach dir, das ist wirklich absoluter Quatsch, ist das doch. Der absurde Quatsch ist der Hauptinhalt. Stargeschichten, oft unverhüllt in der Form von Stories, die von Plattenfirmen und Filmverleihern angeliefert werden, Geschichten über das Geschäfts- und Privatleben der Erfolgreichen, Wahres und Erfundenes, eine fortwährende Heldendichtung. Die Pophelden sind oft beschrieben worden, sie werden aufgebaut wie Markenartikel. Ist der Markt gesättigt, und das ist in der letzten Zeit immer schneller der Fall, lösen sich die jeweils neuesten Wellen und ihre Darsteller ab. Dann rückt sofort ein neues Produkt nach. Neue Namen, neue Reize, neuer Umsatz. Gesichter und Geschichten wechseln oft von Woche zu Woche. Zu den Raffinessen dieser Kulturindustrie gehört die Einbeziehung des Zeitschriftenlesers in den Rummel, sodass der Eindruck des aktiven Mitmachens entsteht. Dazu gehören neben den ständigen Leserbefragungen Aktionen wie Starwahl, beliebtester Teenager, Misswahlen, Traumpreisausschreiben und die Wahlen zum goldenen, silbernen und bronzenen Otto. Bei diesen Unternehmungen können die Leser die Stars wählen, die ihnen vorher pausenlos eingepaukt wurden. Ein ganz tolles Bild von Bobby. Mit die Beatles kommen da. Oh, sieht so toll aus, Bobby. Kim Wilde, Tochter Teen, sofort auf Platz 12. John Lennon, Robert Palmer, Elton John. Queen. Visage, die kenne ich alle gar nicht. James Harris, Queen, ABBA, John Lennon, AC/DC. Talisa Wallace. Jeder Ton trifft die Peter Maffay-Fans mitten ins Herz. Er gilt als James Dean der Rockszene. Er singt mir meine Sorgen weg. Superman, für einen Flirt riskiert er seine Kraft. Elton John, der Mann mit den 100 Brillen. Der Dicke ist wieder auf Mädchenjagd. Jetzt wird Natasha Kinski Weltstar. Fast in jeder Zeitung von denen steht irgendwie auch fast das Gleiche, finde ich, so über die gleichen Gruppen. Das wiederholt sich dauernd wieder, habe ich so das Gefühl. Halt die Gruppen, der Peter Maffay steht ja, in der Zeitung und dann in der. Und dann kommt er nach einem halben Jahr wieder in die gleiche Zeitung, weil sie nicht genau wissen wahrscheinlich, was sie reintun sollen, weil sie nichts Neues finden. Dann erfinden sie immer wieder ein neues Problem, was er hat mit seinem Motorrad, was zu schnell fährt und die Polizei ihn erwischt hat oder eine neue Freundin oder irgend sowas. Und in den Zeitschriften wird auch ziemlich wenig über die politische Einstellung zum Beispiel auch von diesen Sängern gesagt. da wird gezeigt, was, also sie haben ihr Intimleben oder so. Das interessiert dann die Leute, ach, wie lebt der, wie liebt der, was macht der, was fährt der, wo wohnt der oder so. Und die schreiben zum Beispiel, wie Max schon gesagt, nicht so, was der jetzt überhaupt meint, was er, ob er gegen Atomkraft ist oder ob er jetzt für die Stadt dann besser ist oder sonst was. Das schreiben die da nicht rein, weil die meinen halt, die jungen Leute würden sich mehr für das Innenleben von ihm interessieren oder so. Die fortwährende Teilnahme der Fans am vermeintlichen Leben und Treiben ihrer Stars ist der Haupttrick des Star-Kults. Am einfachsten funktioniert die Sache in der Kür eines Teenager-Stars. Der Fan kann hier für einen kurzen Moment selber aufsteigen ins Rampenlicht und selbst zum Star werden. Unter den Bewerbern für den Bravo-Boy des Jahres findet man dann, und bei den Girls ist das nicht anders, 15-, 16-jährige Jugendliche, die vollkommen verschwunden sind unter der angenommenen Maske des gerade marktgängigen Idols. Haarschnitt, Kleidung, Pose, alles à la Woody von den Bay City Rollers oder wie bei Adam von Adam and the Ants. Hauptgewinn solcher Preisausschreiben ist dann oft die Peinlichkeit, dem Traumpartner Star leibhaftig vors Angesicht zu treten oder gar ein Wochenende mit ihm verbringen zu müssen. Wie das ist, erzählt eine der Glücklichen. Ich stand da erst mit einem Glas Cola an, als die Tür aufging. Also ich hatte immer schon ehrlich unruhig zur Tür geguckt und so. Ich hatte auch ganz schön Bammel und so. Irgendwie hatte man richtig Angst dann, doch hatte ich. Ja, und als er dann reinkommt, ich muss sofort mein Glas hinstellen. Also so aufgeregt war ich. Ja, und dann erst begrüßt nur mit Hallo erstmal. Ne? Und er war auch ehrlich schüchtern und hatte erst gar nichts weiter gesagt und ich auch nicht. Also. Dunkel war die Nacht, ein Vogelsang. Ja. Und ich ging allein am Fluss entlang. Da sah ich dich dort am Ufer stehen. Und du gingst mit mir, es war so schön. Du bist alles für mich, denn ich liebe nur dich, Michaela. Und mit dir ganz allein will ich nur glücklich sein, Michaela. Jeder Tag ist so schön, weil wir zwei uns verstehen, Michaela. Du bist mein Sonnenschein, lass mich nie mehr allein, Michaela. Typisch für den Star-Kult sind die vielen Star- und Fan-Clubs. Der Star-Club ist eine Erfindung der Plattenhersteller. Hier werden die Fanclubs als Hilfstruppen auf den Markt geschickt, um für den Star zu werben. Starclubs sind also keine bloßen Werbeagenturen zur Verbreitung der Star-Legenden, sondern ganz konkrete Filialen der Film- und Plattenfirmen. Den Schallplattenmanagern fällt es leicht, die jungen Fans vor ihren Karren zu spannen, weil sie wissen, dass viele Jugendliche regelrecht starbedürftig sind. Da kann es dann schon mal vorkommen, dass der Fan sich verliebt in seinen Schlagerhelden oder sich verliert in die weltabgewandten Träumereien und Märchen der Lieder. Die Leute zu unterhalten, ja, um den Leuten ein bisschen was anderes zu bieten, als halt eben also wirklich die Welt ist, ja. Ich meine, die Welt im Grunde genommen, die meisten Leute finden es doch nicht so schön, ja. Und jetzt Lieder von anderen Sängern, ja, so mehr jetzt so auf die Probleme hin, ja, die hört man zwar auch, ja, aber die will man im Grunde genommen gar nicht hören, ja. Man will ja doch was anderes hören, halt eben so mehr so, was man so erträumt halt eben, wovon man halt eben träumt, so von der schönen Welt und Geld und Liebe und Frau und halt eben so, was sich jeder vorstellt, ja, aber was es doch in Wirklichkeit selten gibt. Die Welt ist voller Liebe, die Welt ist voller Träume. Warum bin ich nur so allein? Und du, my darling, die Welt ist voller Liebe, die Welt ist voller Sonne. Warum soll ich im Schatten sein? Warum bist du nicht mein? Den Leuten wird es sicherlich gefallen, ja, mal was, einfach mal was anderes zu hören, ja, und was anderes zu sehen. Und jetzt den Abend soll ja mehr so eine kleine Feier sein, ja, um halt eben den Leuten eine Freude zu bereiten, ja. Und ich glaube, da soll man doch die Leute nicht mit den Problemen, die denn überfallen, ja, weil das haben sie ja sowieso, ja, den ganzen Tag. Menschen brauchen ganz einfach Märchen, ja, um halt eben aus dem Alltag mal entfliehen zu können, ja. Die brauchen das, wie ein anderer Mensch sein Brot oder so. Das ist, also ich brauche es, also ich glaube auch, dass es andere Leute brauchen. Im Archiv des Alten Reichssenders in Berlin wurden nach 1933 die Schlager unter OS abgelegt, die Abkürzung für optimistische Sachen. Dabei ist es im Grunde geblieben, trotz der Anleihen bei der Rockmusik und den neueren Einbrüchen der neuen Welle und von No-Future-Tönen aus der Schwarzkunst der Punks. Schlagerhelden sollen für festliche Ausnahmezustände sorgen, indem sie sie vortäuschen. Insofern haftet dem Gewerbe etwas Schwindelhaftes an. Schlager lassen, wenn sie gut sind, Kummer und Schmerz vergessen. Wie in dem Evergreen, Trink, Brüderlein, trink. Wer wüsste das besser als ein Schlagersänger? Ich habe sehr oft gehört, solche Theorien von vielen Leuten, die sagen, ja, diese Musik, das ist nur Geld zu verdienen oder einfach die Leute eine heile Welt vorzustellen. Von anderer Seite überlege ich, ich sage für mich jetzt, ich weiß nicht, wie die anderen Kollegen von mir das sehen, ich bin kein Weltverbesserer, ich will auch nicht die Welt verbessern, ich will nur den Leuten von täglichen Sorgen irgendwie abkriegen und sagen, ja Kinder, vergiss jetzt, dass, was weiß ich, ihre Kind weint da in die Ecke, dass sie kein Geld haben oder was, vergessen sie das. Bisschen abschalten die ganze tägliche Sorgen und einfach sich laufen lassen mit dieser Musik irgendwie. Die Träume schon da. Ist der Schatten die Nacht, der dich fragt, bist du einsam heute Nacht? Ich weiß nicht, ob du einsam bist heute Nacht. Irgendjemand hat einmal gesagt, die Welt ist eine Bühne und wir müssen all unsere Rollen spielen. Du hast deine Rolle gut gespielt damals, bis ich dir eines Tages nicht mehr glaubte und fortging. Doch das Spiel ist noch nicht zu Ende. Der Vorhang will sich nicht senken. Wenn du willst, dass ich zu dir zurückkomme, dann komme ich. Liegt der Haar. Also wenn der Kerl das singt und das flippt mich aus, da komme ich nicht mehr mit bei der Musik, sind das sowieso alles nur Schmelze. Und das kann mir nicht gefallen, weil das so irgendwie so progressiv aufgezogen ist. Falsch und hinterlistisch finde ich das. Die ganzen Texte, das bringt halt nichts. Ist der Schatten die Nacht, der dich fragt, bist du einsam heute Nacht? Der Rummel mit den Stars ist in der Vergangenheit gelegentlich als eine besondere Art der Verführung Jugendlicher angeklagt worden. 1972 wurde der Marktführer Bravo aus diesem Grunde in die Liste der jugendgefährdenden Schriften aufgenommen. In der Begründung hieß es damals, das entwicklungsbedingte Bedürfnis, sich mit Vorbildern zu identifizieren, wird durch den permanenten Star-Kult geradezu ausbeuterisch dazu benutzt, die Jugendlichen zu kritiklosen Konsumenten zu machen oder in eine Traumwelt zu führen, die für ihr eigenes Leben niemals erreichbar sein könnte und schon sehr früh zu Frustrationen und Mutlosigkeit führt. Das wollte Bravo, das Starblatt, nicht auf sich sitzen lassen und stieg voll auf das Thema ein. Die Rechtfertigung der Redaktion enthüllt nun allerdings vortrefflich die Absichten dieses Starrummels. Jugendliche, so schrieb der Chefredakteur, brauchen eine gewisse Schein- und Traumwelt zur emotionalen Entfaltung. Vor dem realen Geschlechtspartner kommt erst einmal der Traumpartner. Tröstliche Wachträume, so heißt es weiter, Ausflüge in das Reich der Fantasie, sind nicht solche Kompensationen ein richtig dosiertes Mittel gegen Realitätsflucht durch Drogen, Alkohol und gesellschaftsfeindliche Aggressionen? Besser könnte sich die Kritik, die den Veranstaltern des Starkults Erziehung zur Unmündigkeit vorwerfen und sie der Ausbeutung der Pubertät bezichtigen, nicht bestätigt werden. Glücklicherweise ist die Pubertät aber eine Zeit, die man durchläuft und dann hinter sich lässt. Wenn alles gut geht, bleiben dabei auch die Stars zum Wegträumen auf der Strecke. Manchmal jedoch, und auch davon lebt die Branche, wird der Starkult durchs ganze Leben geschleppt. Braut, das ist wie das Alter. Desto älter man wird, interessiert einem die Bravo nicht mehr. Zwischen 11 und 15, das ist das richtige Alter für die Bravo. Und dann nichts mehr. Ich träume lange, schon viel zu lange, von einer Insel im blauen Meer. Weißen Schiffen und braunen Blüten, von blauen Nächten und noch viel mehr. Komm doch mit mir auf diese Reise und wir vergessen die alte Welt. Wo Palmen stehen an weißen Stränden, gibt es ein Leben, das uns gefällt. Komm auf das Schiff meiner Träume, unter den Sternen des Südens warten das Glück auf uns zwei. Zwei Ukulelen, die klingen, ein weißes Boot fährt vorbei. Und dann hörst du, wie sie singen, dazwischen Blüten und roter Wein. Ganz ohne Sorgen ist jeder Morgen im Land der Liebe. Komm und steig ein. Komm auf das Schiff meiner Träume, es liegt schon unten am Kai. Unter den Sternen des Südens wartet das Glück auf uns zwei. Ein weißes Boot fährt vorbei.